Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckpiet. Heute ist, was für ein Tag ist heute? Heute ist eigentlich Donnerstag. Der 29. Der Donnerstag, der 29. Juli, genau. 2021. Und heute sind wir nicht im Studio. Wie kommt das? Wie kommt das? Ja, Heckpiet hat gekocht, also vielmehr gegrillt. Er ist ja so ein großer Grillmeister und hat ein neues Betätigungsfeld, was er wirklich gut kann, nämlich es gab Burger vom Grill. Selbstgemachten Patty und ja, war echt lecker. Ich habe mich ein bisschen überessen fast. Ja, ich mich auch, glaube ich. Wir hätten die zweite Portion nicht mehr machen sollen. Hätten wir nicht mehr machen sollen. Aber wir haben zwei riesige Burger verschlungen, wobei ich den Deckel vom zweiten Burger dann verschmäht habe. Habe ich auch getan. Aber das Problem war, ich glaube, das war nicht nur der Deckel, sondern der Rest, der drauf war. Ich glaube, die waren war schon so viel sehr drauf. Noch mit üppig, Ei und so. Üppig belegt. Ist schon üppig, das stimmt schon. Aber sehr, sehr lecker. Mit da selbstgemachten, konnte man sich schlecht an einem festhalten. Mit selbstgemachten Balsamico-Zwiebeln. Ja, die waren sehr gut. Hier habe ich, glaube ich, 1,5 Kilo Zwiebeln reduziert mit ein bisschen Zucker und der Rest mit Balsamico und dann schön einkochen lassen auf dem Grill. Und übrig geblieben ist dann von 1,5 Kilo Zwiebeln, bleibt ja quasi so eine Müsli-Schüssel übrig an Inhalt, weil das wirklich dann so gut reduziert ist. Aber das schmeckt natürlich auch dann sehr intensiv. Ja, naja, das haben wir jetzt, da haben wir jetzt eine gute Grundlage, ja, um uns dem Wein zu widmen. Wir machen mal wieder Wein nach der vielen Schokolade und mit der Schokolade geht es ja auch weiter. Und ja, wir haben jetzt Pfälzer Sommerweine uns vorgenommen. Ja. Ja, von denen auch einige von jungen Pfälzer Winzern sind. Die entstammen dem Genießerabonnement der BASF, die Junge Pfalz. Mhm. Da haben wir zwei draus. Mhm. Und also junge Winzer. Und dann haben wir aber auch noch aus unserem eigenen Ankauf, oder in diesem Fall aus meinem eigenen Ankauf, einmal von Heinrich Vollmer, den wir hier schon mal hatten, aus Ellerstadt, Grauburgunder E. Den habe ich außer bei der Verkostung auf dem Hof, auf dem Weingut, nicht Hof, noch nicht getrunken. Ich bin also gespannt, wie der schmeckt. Ist auch ein ganz exklusiver. Warum, erkläre ich später noch. Und dann habe ich hier noch mitgebracht eine Neuentdeckung für mich. Du kanntest das Weingut schon. Ellermann und Spiegel. Und zwar auch ein Cuvée Tagtraum. Genau. Es ist nicht die erste Folge. Und dann ist noch was von dir dabei. Genau, Muscatella von einem Spitzenweingut. Ja, eins der Spitzen. Also auch, muss man leider sagen, nach wie vor bei mir auf der Richterskala ganz weit oben, obwohl sie teuer sind und obwohl sie unehrlich sind und obwohl das nichts mehr mit romantischem Weingut zu tun hat. Aber trotzdem halt, sag ich mal, auf dem Wingert, im Keller, im Marketing, ja, im Verkauf quasi alles richtig machen. Dann machen sie halt überall 5 Punkte von 5. Und das ist der Reichsrat vom Buhl. Ja, und da haben Muscatella. Wir einen Muscatella und diesmal einen trockenen Muscatella. Meistens ist ja Muscatella halbtrocken. Hier habe ich einen trockenen Muscatella aus dem Jahr 2018. Gehen wir gleich drauf ein. Ja. Hat ein paar Besonderheiten. Ja, bin ich gespannt. Besonders ist auch, das ist nicht unsere erste Sommerweinfolge. Ich kann da mal auf die Folgen davor nochmal verweisen. Wir hatten in der Folge 48 Frühlings- und Sommerwein. Das heißt, wem heute unsere Auswahl und unsere Empfehlungen vielleicht nicht schmecken oder sagen, okay, da gibt es ja noch mehr als die 5 Weine, die wir heute vor uns haben. Die Folge 48 kann ich empfehlen. Ich kann auch die Folge 63 empfehlen. Da ging es explizit um Sommerweine. Das heißt, leichte Weine für den Sommer, um einfach mal schön auf der Terrasse zu genießen oder auf dem Balkon. Und dementsprechend haben wir auch eine Folge Spätsommerweine, das ist die Folge 50, wenn es dann vielleicht doch schon eher dann zur Richtung September geht, dann kann man auch da mal nochmal reinhören. Das sind auch noch ein paar spitzenmäßige Empfehlungen von uns dabei. Aber bei den anderen Sommerweinen war es ja so, dass die uns auch vorgegeben wurden. Das war ja tatsächlich das Genießerpaket Sommerwein. Also bei der Folge Sommerwein, der Spätsommerwein war mehr so, glaube ich, ein Kompromiss. Und diesmal haben wir ja praktisch aus dem Paket die junge Pfalz, die Sommerweine oder die uns als Sommerweine erschienen, rausgenommen. Und es sind alles aktuelle Weine, bis auf den Muscatella, den du noch eingebracht hast. Der ist schon von 2018, aber es wird ein Nachfolgewein 2019 geben. Gibt es, ja, genau. Die anderen sind alle ganz aktuell. Also überwiegend, glaube ich, sogar durchweg 2020. Müssen wir mal gucken. Also hier sehe ich 2020. Bei Vollmer, glaube ich, ist 2019. Ja, stimmt, 2019. Also die aktuellen Weine, die jetzt auch im Katalog sind, die man also bestellen kann. Hier ist nochmal 2020, der Blanc de Blanc. Und was haben wir hier? Auch 2020. Also dreimal 2020, einmal 2019 und noch 2018, ein ja. Museumswein von dir, den von 2018, der aber Nachfolge hat. Also wer den bestellen will, kann den auch in aktuell. Genau. Der wird dann eventuell ein bisschen anders schmecken. Richtig. Weil 2019 natürlich nochmal ein besonderer Jahrgang ist, mit sehr viel Sonne, mit sehr intensiven Wein. Das war eigentlich auch so ein totales Rotweinjahr. Nachdem 2018 ja die goldene Regel Lügen gestraft hat, dass eben die ungeraden Jahre so gut sind, da war man von 2018 ganz begeistert, aber man hat die Rechnung ohne 2019 gemacht, hat das dann noch getoppt und das ist wirklich wieder mal ein Spitzenjahr 2019. Und von daher vertut man sich nicht, wenn man Muscatella 2019 kauft. Der wird sicherlich noch mal ein bisschen geschmacksintensiver, ein bisschen fruchtiger schmecken, als der, den wir jetzt hier verkosten. Ja, und 2020 ist jetzt vielleicht nicht wie 2019. Da hat ja noch die Trockenheit von 2019 noch so ein bisschen nachgewirkt. Aber ich denke, das ist auch ein toller Wein. Mhm. Also wir werden das gleich sehen. Ich bin gespannt. Wir haben uns eine Reihenfolge überlegt, die wir heute einhalten möchten oder auch werden. Mhm. Also wir fangen mit einem Riesling an, genau, weil der natürlich sehr trocken ist. Riesling ist natürlich, hat auch noch einen speziellen Geschmack. Aber ich glaube, der Grauburgunder E ist da vielleicht noch geschmacksintensiver. Werden wir gleich sehen, auch weil der nochmal eine Besonderheit hat, auf die ich noch komme. Blanc de Blanc ist natürlich immer auch, gut, es hängt jetzt ab, was das für eine Rotweintraube ist, die dem zugrunde liegt. Es ist Weißwein, aber aus Rotweintrauben, deshalb Blanc de Blanc. Blanc de Noir ist Blanc de Noir. Blanc de Blanc ist natürlich Weißwein, genau. Also auch nicht von Rotweintrauben, sondern von Weißweintrauben. Habe ich mir aufgrund, das ist ein Cuvée, aufgrund der Zusammensetzung des Cuvées gedacht, dass er auch eher geschmacksintensiv ist, weil nämlich Chardonnay drin ist, muss man gucken. Mhm. Und der Tagtraum, der danach kommt, ist auch ein Cuvée und den habe ich probiert und der ist auch sehr geschmacksintensiv und der Muscatella sowieso, ich glaube, nach dem Muscatella kann man nichts anderes mehr trinken. Ja, das glaube ich auch. Also wir fangen einfach mal an mit dem ersten Lukashof aus Bad Dürkheim, Dürkheimer Riesling. Die Lage ist Dürkheimer Spielberg. Du kannst gleich was zur Flasche sagen. Mhm. Ich gieße aber schon mal ein. Gib mir mal ein Glas rüber. Man hört schon, das ist ein Schraubverschluss. Sogenannter Long Cap. Genau. Oh, jetzt habe ich schon so viel eingegossen. Ja, du bist durstig, ja? Nee, eigentlich nicht. Aber ich habe zu viel gegessen. Das ist der Punkt. Dann sag du was zur Flasche und ich fange schon mal an, dran rumzuriechen. Also, wir haben jetzt den Lukashof aus Forst an der Weinstraße. Wie wir alle wissen, Forst hat die besten Lagen. Und Zum x-ten Mal, aber stetig die Information ist wichtig. Also, Basalt, unsere Zuhörer müssten das halt wissen. Ne? Basalthaltiger Boden, speichert lange die Wärme. Und mineralisch, Kalk, genau, gibt alles dazu. Das heißt, also wirklich eines der besten Lagen. Vom Lukashof ist der und ist eine dunkelbraune Flasche, ganz Standard. Das Etikett ist auch dunkelbraun mit einem weißen Rand, ein relativ schmaler Rand. In diesem braunen Etikett, innen drin ist noch so ein kleiner kupferfarbener, ganz dünner Rand. In der Mitte steht in Schreibschrift Lukashof in Weiß auf so einem kupferfarbenen Hintergrund und unten drunter steht Deidesheim, Dürkheimer Riesling. Also das heißt aber, der zwar Forst ist das Weingut, aber sie haben wohl auch in Bad Dürkheim. Spielberg, deshalb war ich jetzt überrascht wegen Forst. Aber sicher nicht direkt daneben. Und der Dürkheimer Spielberg ist dann quasi dann, wo hier der Wein her ist. Auf der Rückseite ganz auch schlicht gehalten. 2020 Riesling Dürkheimer Spielberg trocken. Dann das Weingut AP-Nummer 12% und 750 Milliliter. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Tja, fangen wir mal an mit der Farbe. Mhm. Jetzt muss man sagen, Heckbeat hat hier in seiner Wohnung, der hat noch tatsächlich Halogenlampen. Nee, das ist LED schon. Das ist LED ja, schon? Ja, ja. Aber es sieht sehr nach Halogen aus. Gut. Also, das Licht ist so, dass man es wirklich nicht so gut beurteilen kann, aber es ist sehr hell. Sehr helle Farbe. Mhm. Ja. Also fast schon klar. Also ganz hell. Und sehr intensiver Geruch. Ein typischer Riesling-Geruch. Es riecht nach grünem Apfel. Mhm. Also ganz deutlich, man kann beim dran riechen sofort merken, es ist Riesling. Geschmack, sofort der frische Geschmack. Sehr säurebetont am Anfang. Es fängt dann auch so ein bisschen an zu beißen. Und dann aber doch sehr fruchtig. Das ist eben der 2019er. Also man hat diese sehr starke Fruchtbetonung. Finde ich auch ganz toll. Leicht mineralisch schmeckt es durch. Mhm. Und dann hat den typischen Riesling-Abgang mit so einer leicht herben Note. Mhm. Und die bleibt auch bestehen. Es ist also ein Wein, der nicht sofort verfliegt. Und wir haben nichts zum Wegschütten, finde ich, weil ich mir so viel eingeschüttet habe. Machen wir gleich mal. Ruhig gleich. Und ja. Also mir ist ein Tick zu Säure betont. Aber es ist schon ein bisschen ausgeglichen durch die starke Fruchtigkeit. Also wieder grüner Apfel vor allen Dingen, aber auch noch so ein paar andere Noten, was schon so ein bisschen, also wenn er nicht so säurebetont wäre, würde ich fast sagen Birne oder auch Litschi. Und sehr nachhaltig im Geschmack. Sehr nachhaltig im Geschmack. Du solltest mal mit deinen Sprachkenntnissen auf den Link der Zeile 42 mal klicken. Kann ich was dazu sagen? Also man merkt auf jeden Fall, dass es ein extrem frischer, junger Riesling ist. Ja, das sowieso. Man merkt, 2020. Die Säure ist noch die ist noch sehr spritzig. Also das muss man wirklich so sagen. Der ist also fast, also er macht den Eindruck, dass er mussiert, obwohl das im Glas nicht tut, aber das so der Eindruck entsteht durch diese spritzige Säure. Und Farbe ist wirklich relativ ganz hell, wirklich. Und ich finde, die Säure ist sehr, sehr mild. Also der hat hat keine so eine dumpfes, also er hat eine sehr dumpfe Säure, die ist sehr, sehr, sehr frisch, nicht sehr beißend. Und aber dadurch hat er auch relativ wenig Abgang. Also der ist relativ flach im Abgang. Ja, aber er ist nachhaltig. Der Geschmack ist immer noch da. Ich finde, vom Geruch her ist der wirklich sehr, sehr spritzig, frisch. Der riecht sehr schön. Für einen Riesling eigentlich schon noch zu frisch. Mhm. Kann man noch ein bisschen lagern. Also ist eher so, die Frische im Glas ist eher so Burgunder. Das sind so riechen eigentlich Burgundersorten. Nee. Ah, also, doch. Können das gleich vergleichen. Also ich finde schon, also dieser grüne Apfel ist im Geruch. Ja, aber ganz leicht, also auch ganz, also. Na, wir haben gleich einen Burgunder. Wir können das wirklich gut vergleichen. Hast du gelesen? Zeile 42? Ja, also die Römer haben ja einen Beobachtungsposten eingerichtet. Und das heißt Specula. Genau. Und daraus hat man Speculum der Spiegel gemacht. Und dann war es der Spiegelberg. Also im Spiegelberg wurde der Spielberg im Laufe der Zeit. Ja. Die Entwicklung des Anbaugebietes quasi. Also das Gebiet hat schon mal einen Namen gehabt. Ja. Und wurde halt dann über die Jahrhunderte dann irgendwann zum Spielberg. Ja, also schon seit römischer Zeit wird hier gearbeitet. Und natürlich dadurch, dass wir so ein bisschen hier so ein Bild von dem Berg, auf die, von der Lage, also die ist natürlich schon relativ hoch und gut der Sonne ausgesetzt. Und dadurch ist natürlich klar, dass der Sonne mitbekommt und ein guter Wein wird. Und wahrscheinlich auch schon seit langem. Ja, seit vielleicht schon seit der Römerzeit. Ja. Ja. Gut, dann müssen wir den, glaube ich, beiseite tun. Genau. Soll ich mal ein Spuckglas holen kurz? Ja, das wäre eine sehr... Ich brauche mich ja nur rumdrehen, da ich ja hier... Eine sehr gute Idee. Du bist hier gut alles eingerichtet. Gut eingerichtet hier. Mhm. Also, ja, wie gesagt, mir ist er halt ein Tick zu säurebetont, aber halt, bevor ich ihn wegschüttel, erst mal noch... hier dazu die Information aus dem Weinpaket von der BASF. Also, das ist ja der Lukashof. Ja. Und da steht hier, Philipp Lukas bringt das dritte Generation des Weinguts Lukashof aus Forst an der Weinstraße frischen Wind und neue Ideen in den Keller auf die Weinflasche. Die von ihm bewirtschafteten 23 Hektar Rebfläche verteilen sich auf die Orte Forst, Deidesheim und Wachenheim. Mit dem Spielberg kommt auch eine Lage am Rande der Kurstadt Bad Dürkheim hinzu. Kräftiges Hellgelb, naja, kräftig, also ich finde es vor allen Dingen hellgelb, strahlt diesen Riesling im Glas. Da fehlt irgendwas in der Konstruktion. Achso, das kräftige Gelb strahlt dem Riesling. Okay, ist schon in Ordnung. Exotische Früchte wie Mango, Pfirsich, ja. Auch Maracuja finden sich im Bouquet wieder. Eher gesagt Litchi, aber gut. Das Ganze wird untermalt von einer feinen Mineralität, stimmt. Am Gaumen spiegeln sich die exotischen Aromen wieder. Der perfekte Begleiter zu asiatischen Speisen, aber auch zur klassischen Pfälzer Küche ein Genuss. Ja, also mir, wie gesagt, ein Tick zu trocken, aber zum Essen ist das, glaube ich, gerade richtig. Ja, als Essensbegleiter, glaube ich, hat das auf jeden Fall seine Berechtigkeit, also seine Berechtigung. Der hätte auch zum Burger heute Abend gut gepasst. Ja, das passt, ja. Aber wir haben zum Burger ein polnisches Bier getrunken. Genau, wir hatten mal wieder gutes polnisches Bier. Ja, war auch lecker. Passte gut zum Burger. So, jetzt gehen wir nach Ellerstadt. Ellerstadt, ich habe es auch verlinkt, liegt ja weiter im Norden und liegt so zwischen Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Dicht an Bad Dürkheim. Ja, natürlich. An der Rhein-Hart-Bahn, eine Straßenbahn. Man kann in Mannheim am Bahnhof einsteigen, in der Linie 4. Soll die richtige Richtung nehmen, die andere geht nach Oggersheim. Und dann fährt man einfach über Land. Bad Dürkheim über Land. Dann fährt die auch plötzlich richtig schnell, ja, diese Straßenbahn. Und es ist interessant auch, wie das Publikum wechselt. Mhm. Na, zwischen Mannheim und Ludwigshafen ist das mehr so Multikulti. Ja, ja, ja. Und dann nur noch ältere Personen vielerlei Geschlechts mit roten Nasen. Genau. Und aber auch sehr schön die Strecke, weil man fährt halt teilweise durch die Weinberge durch. Ja, sehr schön. Sehr schön. Und es ist auch nie voll, außer wenn Wurstmarkt ist in Bad Dürkheim, dann darf man diese Bahnlinie nicht benutzen. Also informiert euch vorher. Aber ansonsten ist es wirklich schön, man kann nach Ellerstadt fahren, da hält die Bahn sogar zweimal im kleinen Dorf. Also man kann ganz nah bei seinem Lieblingsfenster aufsteigen, kann da zuschlagen und ist dann auch gleich wieder an der Bahn, die einen direkt zum Bahnhof zurückbringt. Also bestens angebunden, vor allen Dingen für Nutzer einer Bahncard 100. Die gilt dann nämlich auch, da kann man direkt dahin. Genau, und vielleicht mal, dass ihr ein Gefühl habt, Ellerstadt ist ein 2400-Seelendorf mit einer Besonderheit. Viele Spitzenweingüter der Pfalz, auch viele überregional bekannte oder Deutschland oder Europa und weltweit bekannte Weingüter kommen aus Ellerstadt. Und auch der Herr Vollmer, der Heinrich oder Enrico, je nachdem, in welchem Land wir uns gerade befinden, macht auch was in Südamerika. Genau. Ja. Und eigentlich einer meiner Lieblingswinzer. Wirklich tolle Auswahl, tollen Wein. Mein Lieblingswein-Geheimtipp, den man noch empfehlen kann, weil noch irgendwie 50 Flaschen zu haben sind, aber nicht mehr lange, von dem Altum Chardonnay 2009. Also etwa 50 Flaschen hat er noch, also nach dem Podcast dann vielleicht weniger. habe ich auch noch mal kaufen können. Mhm. Ein letztes Mal. Ja, aber muss man sagen, also auch da, also vielleicht noch als Hintergrund, Altum ist ein Rotwein. Nee, Altum ist ein Weißwein. Der Chardonnay, ach so, stimmt, der Chardonnay, okay, nee, ich dachte, der Altum von Vollmer, der... Ja, der Altum ist eine seiner Serien. Serien, genau. Und wir haben hier auch, deshalb wollte ich das erwähnen, wir haben eine andere Serie, er hat nämlich noch eine Spitzenserie. Altum klingt schon gut, weil Altum ja auch bedeutet, ist auch eine der besseren Serien. Aber dann hat er noch eine mit geringem Ertrag. Das ist die Serie 50 HL. Genau. Und da stammt dieser Grauburgunder E. Ein Grauburgunder ist die Rebsorte und er nennt den hier E. Ach, ich habe auch gewusst, warum. Das haben sie uns gesagt und ich habe es leider wieder vergessen. Das habe ich irgendwie jemandem aus der Familie gewidmet, irgendwie sowas. Ich weiß es aber nicht mehr genau. So, und ich probiere den jetzt das erste Mal außerhalb des Weingutes. Da wird er mir wahrscheinlich jetzt nicht mehr so schmecken wie damals. Ist 2019, ist im Holzfass gereift, 12% Alkohol. Ich lese mal vor, was draufsteht. Außergewöhnliche Weine entstehen im Weinberg. Durch Ertrag reduzierende Handarbeit, das ist eben diese Geschichte mit dem 50 Hektoliter, schaffen wir für die Trauben optimale Reifebedingungen. Unser Lohn, kerngesunde und vollreife Trauben, ein schonender Weinbau bewahrt die naturgegebene Qualität. Vollmundiger Grauburgunder mit Bouquet von reifen Birnen, Aprikose, Zitrusfrüchten und Walnuss harmoniert sehr gut mit deftigen Gerichten wie Himmel und Erd. Himmel und Erd ist eine Mischung aus aus Äpfeln und Kartoffelstampf. Genau. Oder auch einfach nur Kartoffeln, aber meistens Kartoffelstampf. Das ist der Erdapfel eben und Himmel für die am Baum hängenden Äpfel. Genau, Kartoffeln und Äpfel. Ja. Genau, und dann kommt dazu ein bisschen Speck, ein bisschen Essig, Zucker, ein bisschen Zwiebeln und dann hat man ein richtig deftiges Essen. Dazu gibt es so, typischerweise, gibt es dann was? Dazu? Mhm. Wie meinst du das dazu? Zu Himmel und Erd gibt es noch? Weiß ich nicht. Das ist weiß nicht mehr, zu Blutwurst. Blutwurst, ach so, ja, genau. Stimmt, das ist auch in Köln. Genau. So. Also, ich weiß nicht, du sagst. Ja gut, aber... Hier ist Riesling. Ja. Also eindeutig. Ja, aber guck mal. Und hier ist der typische Grauburgunder. Ja, aber jetzt guck mal. Erstmal kommt das eine leichte Holznote dir entgegen. Ja, das stimmt. Das verfällt schon mal. Ja? Das heißt, und auch in der Nase hier durch das Holzfach hast du auch so eine leichte Süße, diese Vanille-Noten mit dran. So. Und dadurch, das kannst du jetzt nicht vergleichen. Wir müssten jetzt einen richtigen Burgunder, einen Grauburgunder, einen Weißburgunder mal rausnehmen, dann hast du... Ach, das ist ja klasse. Und der ist auch noch so frisch. Und weil er von 2019 ist. Sag mal was zur Flasche. Genau. Mm, sehr gut. Oh ja, sehr lecker. Also, Grauburgunder E hat eine Burgunderflasche, diese dickbäuchige Burgunderflasche. Vollmer hat hier so ein weißes oder so ein weiß-graues Etikett benutzt mit dem goldenen V für Vollmer drauf. Hier steht drauf. Oben ist auch das Longcap ist auch golden. Longcap ist auch drauf. Oben ist nochmal genau. So ein V drauf. Genau. Aber das ist, glaube ich, das Kennzeichen auch für die 50 HL. Genau, für die 50 HL-Serie. Der hat für die verschiedenen Serien unterschiedliche Caps. Genau. Und auf dem Etikett steht auch ganz oben drauf in ganz klarer Schrift 50 HL, Heinrich Vollmer, dann das V-Logo drauf. Unten drunter steht Grauburgunder E, Pfalz. Und auf der Rückseite, das Etikett ist wieder sehr, sehr mit vielen Informationen. Das ist das, was schon Maha vorgelesen hatte. 12% Alkohol hat da drin, Holzfass gereift, Pfalz, Apfelflasche drauf, AP-Nummer, QR-Code und das Etikett hinten ist so ein bisschen beschichtet, so mit einer leichten Kunststoffschicht drauf und der Gegensatz ist das Etikett vorne, ist wirklich ein geprägtes Etikett mit ein bisschen Stanzungen drin und gar nicht so mit so einer Kunststofffolie besetzt, sondern es ist so ein bisschen, fühlt sich von der Haptik her wie Papier an. Ja. Genau. So ein bisschen rau und das goldene V ist sehr geprägt. Genau, sehr geprägt, ja. Ja. Relativ schwere Flasche, also eine Burgunderflasche. Ja. Also muss sagen, geschmacklich. Ist ja auch ein Grauburgunder, also muss ja in der Burgunderflasche sein. Also geschmacklich ist er toll. Diese leichte Holznote ergänzt den Burgundergeschmack wirklich ideal. Kann man nicht anders sagen. Ist nicht holzig, das stimmt. Ich denke, die Holznote puffert das so ein bisschen. Ja, ja. Ja, auch die Säure im Burgunder, im Grauburgunder. Es ist aber dann, ein Essensbegleiter, ja, mehr als so ein Erfrischungswein. Aber er ist ja noch ganz frisch, obwohl er 2019 ist. Also so leicht mussierend im Geschmack. Also man sieht keine, man sieht keine Bubbles, aber es ist leicht mussierend im Geschmack und wirklich klasse. Ein ganz toller Wein. Auch sehr hell wieder. Ja. Na gut, das ist ja für den Grauburgunder typisch. Auch typischerweise durch diese Holznote auch sehr anhaltend. Ja. Man merkt so im Nachgeschmack. Im Nachgeschmack ist der relativ lang. Man merkt auch, diese Holznote kommt eigentlich, umso länger du abgesetzt hast, umso intensiver kommt das Holz durch. Ja, das stimmt. Aber durch das Holz auch so ein bisschen mit Vanillenoten. Mhm. Das passt sehr gut zu dem, fruchtig, aber auch, würde ich sagen, auch wieder eher apfelfruchtigen Grauburgunder. Der hat eben auch ein bisschen Säure und das wird abgefedert. Mhm. Also Aprikosen und sowas da stand, finde ich jetzt weniger. Ja. Eher Pfirsich als Aprikose. Er ist so eine Fruchtnote. So. Also ja, könnte vielleicht doch, wenn man länger drüber nachdenkt, vielleicht doch Aprikose. Was waren das noch für Früchte, die da erwähnt waren? Also es könnte, was vielleicht auch diese Fruchtigkeit und auch ein bisschen diese, auch diese Holznote vielleicht auch noch umschreibt, auch diese, da ist das eine gewisse, in Anführungszeichen, Schärfe drin. Was es sein kann, ist zum Beispiel auch so eine reife Ananas. Ja. Das Ananas trifft das, glaube ich, ganz gut. Oder was ist noch besser als Aprikose? Was vielleicht noch ganz gut passen könnte, so als überlegen, wenn du so eine nicht ganz so reife Orange nimmst und die Zeste davon, da hast du diese leichte Bitternote, aber dann auch diese Orangenstrukturen und Öle, die da drin sind, und so ein bisschen in die Richtung schmeckt das. Mhm. Aber ich glaube, unreife Ananas trifft es am besten, weil auch diese, sage ich mal, dieser Holzabgang, dieses etwas, das ist nicht scharf, aber das ist so ein bisschen rau, sage ich mal, glaube ich, passt ganz gut auf so einen Ananas. Ja. Also ich lasse den natürlich hier. Ich habe noch zwei Flaschen zu Hause. Ich habe davon nur drei Flaschen mir schicken lassen, weil es gibt ja gewisse Begrenzungen. Was das Verschicken angeht, man kann sich zwei Pakete schicken lassen. Aber ich hatte mir ein größeres Paket. Ich glaube, 18 Flaschen waren das. Und dann musste ich halt ein bisschen runtergehen mit den Einzelsorten und da habe ich nur drei von dem. Aber kann schon fast bedauern. Denn ja, sehr gut. Der ist ein ganz toller Wein. Wirklich. Jetzt schmeckt der mir, das ist ja mal, ich habe ja immer die Angst, wenn man zu Hause schmeckt es nicht mehr so. Ja, ja, das ist. Aber bei dem muss ich sagen, schmeckt sogar noch besser. Also ist toll, ein toller Wein. Ein toller Wein. Ich finde auch für einen Grauburgunder, normalerweise sind die ja auch im Glas, riechen ja quasi meistens, ja, schon ein bisschen, aber nicht so intensiv. Aber der durch die feine Holznote, das unterstützt wirklich den Grundgeschmack des Grauburgunders, wird hier durch diese Holznote wirklich nochmal schön erweitert, sage ich mal. Ja, das würde ich auch sagen. Und ich bin eigentlich nicht so der Grauburgunder-Fan wie manche andere, obwohl natürlich Grauburgunder tatsächlich diesen Vorteil hat, im Sommer sehr erfrischend zu sein. Ja. Also es ist natürlich ein Sommerwein, das habe ich ihn jetzt auch ausgesucht. Aber ich finde, der ist hier durch dieses Abfedern mit der Holznote, die wirklich nicht aufdringlich ist, besonders auch nicht für Holz. Aber das ist wirklich der beste Kompromiss. Ja, ja. Also bin ich ganz begeistert. Also ist wirklich gut. Und so von der Beschreibung her, Holznote und so, und Grauburgunder hätte ich ihn nicht genommen. Ich habe ihn dann aber vor Ort probiert, weil die anderen alle einen Grauburgunder probieren wollten und fand ihn dann so fantastisch, dass ich ihn bestellt habe. Und als das Paket dann kam, habe ich gezweifelt, habe gedacht, ob das wirklich eine gute Idee war. Die drei Flaschen hätte ich mir vielleicht sparen können, aber jetzt weiß ich wieder, warum. Richtige Wahl getroffen. Das ist ein überraschend toller Wein. Ja, jetzt bin ich gespannt. Der nächste, ein Cuvée, Blanc de Blanc. Bio-Wein jetzt. Genau. Nur muss man dazu sagen, also Bio-Wein ist schon toll. Also ich will da jetzt nichts dagegen sagen. Ich wäre auch immer für Bio-Wein. Nur die Pfälzer Winzer sagen eigentlich alle, dass sie, wenn sie keinen Biowein macht, dass sie auch nicht viel spritzen, weil genau. halt das einfach sehr teuer ist. Ja. Diese, ja, diese Sachen, die da verspritzt werden, Insektizide, Pestizide, sonst was, das will man alles nicht bezahlen. Das ist einfach sehr, sehr teuer. Und du musst ja dann nicht nur, es reicht ja nicht, wenn du da einmal ein bisschen spritzt, sondern das muss ja ständig geschehen. Und diese Unmengen, das will keiner bezahlen. Und von daher wird es sowieso vermieden. Also wir haben schon bei Weinen eine sehr geringe Belastung. Aber Bio ist natürlich immer noch mal besser. Das ist auch nicht so leicht zu bekommen, wenn man genau. das Bio-Siegel haben will. Der Zertifizierungsaufwand ist sehr, sehr aufwendig. Muss man jahrelang schon Bio machen. Genau. Und da darf man auch nicht neben dem Bio Nachbarfeld da irgendwelche Chemikalien verteilen. Genau. Das muss also wirklich, wird auch sehr scharf kontrolliert. Und man braucht also einige Jahre, bis man das Bio-Siegel hat. Also von daher sind das auch immer, wenn da Bio draufsteht, ist das immer gut. Was ich jetzt hier ein bisschen seltsam finde, ist, dass es nicht nur Bio, sondern gut, Öko-Siegel hat es auch noch, klar. Es ist auch noch vegan. Weißt du warum? Ja. Weil für die Klärung keine für die Rinder, Filter genau. keine Also meistens keine Rinder-Gelatine oder sonst irgendwas benutzt Gelatine wird. Gelatine wird benutzt für die Filterung. Genau. Und das tut man dann nicht und dann ist es vegan. Naja, gut. Gibt ja auch andere Filterverfahren, das ist ja... Das ist, glaube ich, nicht mehr das Problem. Ich glaube es auch. Also, ich glaube, weil du schon gerade sagtest, weil es so also schwierig ist zu bekommen, liegt auch, also vielleicht noch eine Anekdote zu der ganzen Geschichte. Viele würden das gerne machen wollen und sagen, okay, ich habe die Voraussetzungen geschaffen, aber teilen sich, weil ja gerade unsere, also wir haben ja auch viele Winzer, die so Kleinstflächen ja nur bearbeiten, da hast du halt natürlich das Problem, dass du vielleicht an einer Lage bist, wo du dir das mit, die Lage mit 2, 3, 4, 5. Dann geht schon nicht. Genau, genau, weil du das dann teilst und dann gibt es vielleicht noch einen dabei, einen alten Pächter, der halt nur Trauben züchtet und das an eine Genossenschaft weggeht und der macht halt, weil er halt nicht so viel Zeit im Weinberg verbringen kann, weil er hat ein Hobby Winzer ist. Ja, und wenn er eine Genossenschaft abgibt, genau. nützt es ja eh nichts. Genau. Der ganze Aufwand, den kriegt er ja dann nicht bezahlt. Genau. Und dann hast du das Problem, du machst eigentlich alles richtig, aber hast genau so einen neben dir und da kannst du nicht mehr zertifiziert werden. Ja, das ist halt auch dann geht's nicht. Ein Punkt, den man beachten muss. Aber generell ist es, glaube ich, so, jetzt muss man auch mal mit einem Lanze brechen für die Pfälzer, geht man mal nach Frankreich, Italien, Spanien, da ist mit, sag ich mal, mit ökologischen Weinbau oder, sag ich mal, mit Weinbau, der halt wirklich auch sehr biodynamisch unterwegs ist, halt noch ja, sehr, sehr... Biodynamisch, hören wir auf mit biodynamisch, das ist was anderes. Da kommen wir dann, können wir auch noch drauf kommen. Aber, oder allgemein, also die Italiener ökologisch Spanien, ja. und biologisch zertifiziert, das genau. ist, darum geht's. Aber genau, da merkt man halt... Fangen die Italiener jetzt mit an, ja. da gibt es auch große Fortschritte, gerade in Italien. In Frankreich ist das irgendwie weniger ein Thema. Nee, also die Franzosen sind irgendwie der Meinung, dass sie eh schon können und also ich will denen jetzt nicht Unrecht tun, aber... Also Bioweine in Frankreich ja, ja, kannst, also ist zu praktisch. Ist nicht da. Nee. Also ich finde die nicht. Vielleicht muss man da auch da rumreisen und irgendwo gibt es dann welche. Aber das sind wir Deutschen sehr, sehr weit. Also ja. Dementsprechend ist da eher, sage ich mal, mit Anklang der Natur, trotz BASF vor Ort und so, ist es schon, achtet man dann sehr drauf. Naja, dieser Biowein ist BASF-exklusiv. Genau. Passt dann fast gar nicht. Und da können sie nicht mehr so viele Chemikalien verkaufen. Genau, ja. Das ist ja auch nochmal der Punkt. Ja. Ich sag mal was zum Etikett. Ja, bitte. Und auch zur Flasche. Genau, so eine. Das ist wieder so eine Elsässer Flasche. Genau. Also die schmaler ist, schlanker. Ja. Und die ist auch länger. Ja. Das ist immer das Problem dann für unsere Weinkühlschränke. Das ist so ein Mist, dass sie jetzt überall die langen Flaschen ja, haben. Ja. Also, Neusberger Hof, schwarzes Etikett. In der Mitte steht drauf Bioland, Blanc de Blanc. Und in Klammern eine 3, dann das Logo vom Neusberger Hof ist das N mit so einem Familienwappen hinten dran. Das N ist in Weiß und das Familienwappen in Silber. Das kommt auf diesem Schwarz wirklich sehr gut. Die Rückseite ist wieder auch so ein, ist wieder das gleiche System. Vorne ist es wirklich eher mehr Papier, hinten ist es halt so Papier mit so einem Kunststoffüberzug, fühlt sich das an. 12,5%, 0,75 Liter, ist ein Cuvée Blanc de Blanc, haben wir mal gesagt. BASF exklusiv. Trocken, feine Frucht nach Banane, Birne und Aprikose, gut ausbalancierte Säure, Cuvée aus Weißburgunder, Chardonnay und Cabernet Blanc. Chardonnay schmeckt man durch. Das sind die drei Sorten, darum auch die drei da hinten dran. Weißburgunder schmeckt man natürlich nicht durch. Und Cabernet Blanc ist nicht so das, wo ich wüsste, wie der schmeckt. Mm. Ist ja auch eine Neuzüchtung. Ja, das ist eine Neuzüchtung. Interessant ist. Neuzüchtung heißt ja, dass es auch genau, schon 50 Jahre alt ist. Genau. Ja, ja. Das ist ein BASF-Exklusivwein. Wir hatten vorhin probiert, den auf der Homepage des Winzers zu finden. Da ist er nicht. Oder auch auf der BASF-Exklusivseite auch nicht. Da sind wir also beide gescheitert. Das heißt, wir wissen auch jetzt gar nicht, wo wir den nachbestellen könnten. Naja, im Katalog der BASF, also nicht auf der Webseite, aber wenn man sich das PDF runterlädt, also praktisch den Papierkatalog als PDF, dann findet man drei Weine vom Weingut Neusberger Hof, genau. Aber nicht diesen. Genau. Obwohl das ein 2020er BASF-Exklusiv ist. Meine, die tun den in das Weinpaket, weil man ja dadurch angefixt werden soll, den er bestellen soll, dann ist der nicht zu bestellen. Mhm. Also ich finde, das ist wirklich seltsam. Aber er ist ja ganz jung und man soll ihn sogar 2 bis 3 Jahre lagern. Mhm. Ja. Wenn du nicht nachkaufen kannst, kannst du schlecht lagern. Und ich finde es schade, dass man ihn nachkaufen kann, denn er schmeckt mir. Er schmeckt wirklich gut. Also, das mit der Banane ist wirklich eindeutig, das merkt man. Er ist extrem frisch, er hat so eine leichte, süße Note, obwohl es ein trockener Wein ist. Ja, ein trockener Wein. Ja, harmonische Säure steht hier. Ja, das glaube ich auch ganz gut weggepuffert. Ist gut weggepuffert. Okay. Also ich finde, er ist gar nicht, also sicher trocken, aber gar nicht sauer, genau. Gar nicht Säure betont. Genau, gar nicht. Das macht es wirklich einen sehr, sehr milden Eindruck. Und ich glaube, den kannst du auch trinken, wenn der richtig knackig kalt ist. Mhm. Ist der, glaube ich, richtig. Leider nicht so richtig knackig kalt. Das liegt einmal in unserem Weinkühlschrank im Phonodrom. Das betreiben wir bei einer zu hohen Temperatur aus ökologischen Gründen. Und deiner hier steht zwar jetzt 8 Grad dran, aber also ist nicht so potent. Ja. Dann war ein Kühlschrank, zieht das nicht richtig runter. Und schade, könnte kälter sein. Ja, aber er schmeckt wirklich sehr gut. 8 bis 10 Grad steht hier. Aber er ist wirklich sehr, sehr gut. Ich lese mal kurz vor, die Karriere von Jochen Gradol vom Weingut Neusberger Hof ist eine Erfolgsgeschichte. 2016 wurde er von der DLG zum Jungwinzer des Jahres gekürt. Ein Jahr später wurde das renommierte Weinmagazin Vinum auf ihn aufmerksam und machte ihn zum Winzertalent des Jahres 2017. Dieses Jahr starteten wir mit dem ersten BASF-Exklusivwein des jungen Winzertalents. Der Blanc de Noir hoch 3, das haben wir vergessen. Also nicht nur nicht Blanc de Noir, Blanc de Blanc hoch 3, ist aber hier auch falsch geschrieben. Das heißt eigentlich Blanc de Blanc mit S hinten hoch 3, weil es eben 3 Weißweine sind. Das steht hier im Singular Blanc de Blanc. Das ist eine besonders frische und zugleich exotische Cuvée, komponiert aus Weißburgunder, Chardonnay und dem Überraschungspartner Cabernet Blanc, einer sehr erfolgreichen Neuzüchtung, die aromatisch an Sauvignon Blanc erinnert. Gut. Mit seiner exotischen Frische ist dieser Wein perfekt, um das Fernweh zu lindern und die Zeit bis zum nächsten Urlaub genussvoll zu verkürzen. Ja. Ja. Hat eine gewisse Eleganz. Also ist ein toller Wein. Also wirklich außergewöhnlich. Also vielleicht mal ganz kurz noch 2 Worte zum Cabernet Blanc, weil es hieß, er ist schon ein bisschen älter, aber also wird quasi seit 1991 gezüchtet. Mhm. Er wird seit 2004 wird er quasi als eigenständige Rebsorte geführt und seit 2010 kann er quasi offiziell dann angebaut und auch verkauft werden. Also muss man sich vorstellen, da gehen ja mal locker mal 20 Jahre rum. Mhm. Bis du halt so einen Wein quasi aus der Versuchszüchtung dann irgendwann dann auch, sag ich mal, auf den Markt bringen darfst und auch damit halt vermarkten darfst. Naja, man muss natürlich schon ein paar Jahre warten, man weiß immer nicht, wie reagiert der auf gewisse Schädlinge und so. Und man will sich da natürlich nicht was hinsetzen, was dann, was weiß ich, die verschiedenen Mehltauer auf sich zieht. Und dann eben Nachbar Bestände dann kontaminiert. Ja. Deshalb ist das so schwierig, obwohl das natürlich keine genmanipulierten Sachen sind, sondern Gentechnik im alten Sinne, also durch Züchtung und Kreuzung und so. Aber dann muss man trotzdem nochmal warten, wie sich das so entwickelt und ob der auch konstant immer ähnliche Trauben, das ist ja auch dann die Frage. Naja, wie gesagt, das ist ein langwieriges Geschäft mit den Neuzüchtungen und deshalb dauert das sehr, sehr lange. Und das ging hier sogar noch sehr schnell von 91 bis 2010, denn oft dauert das viel, viel länger. Genau, meistens so 30, 40 Jahre ist so eigentlich der so, das durchschnittliche Alter, wie das braucht. Aber wir haben ja noch schöne weitere Beine. Also ich finde ihn gut, wie gesagt, noch ein Stück kälter, aber wirklich sehr, sehr lecker. Ja, der nächste ist etwas kälter, weil der bei mir aus dem Kühlschrank kommt. Und das ist auch ein wirklich eine Entdeckung von diesem Jahr. Weingut Ellermann und Spiegel. Genau. Südpfalz. In Kleinfischlingen in der Südpfalz. Eine Gegend, die auch viel Sonne bekommt. Ja. Sie können Wein, muss man wirklich sagen, sie können seit neuestem auch Wermut. Ja. Sie machen einen tollen Wermut. Einen weißen Wermut. Weißen Wermut, aber nicht nur weiß, rosé und rot. Aber der weiße ist wirklich am besten. Und also ganz toll. Kann man sehr empfehlen. Leider muss man sagen, der Verkauf auf dem Gut ist lahmt so ein bisschen. Ja, also die haben andere Kompetenzen. Also man hat nicht den Eindruck, als wollten sie viel verkaufen. Ja, obwohl sie wirklich ein gutes Weingut sind. Also sehr gutes Weingut. Produkte können sie. Also was sie nicht können, ist Homepage. Was sie nicht können, ist Design. Es klingt, die Flaschen sind schön. Flaschen sind schön. Aber das passt nicht so. Und es ist so unaussagekräftig. Was sie auch nicht können, also je nachdem, wenn man vor Ort ist und zum falschen Zeitpunkt an die falsche Person gerät, ist es auch wirklich nicht wirklich felsig, herzlich, sondern irgendwie ruppig. Ruppigkeit. Genau, also obwohl sie ich würde nicht sagen, es ist halt, also ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht nett sind, nur es ist halt nicht so, also sie vermitteln einem das Gefühl, dass man nicht wirklich kaufen muss. Genau. Also es ist, da gibt es andere, die da wirklich, also wirklich ihre Ware auch an den Mann oder an die Frau bringen wollen. Und das ist hier wenig ausgeprägt. Aber Wein können sie. Also muss ich wirklich sagen. Und auch hier wieder, ich habe ihn noch nicht getrunken. Also doch beim Kauf. Aber wenn man schon dran riecht, also ist wieder ein sehr heller Wein. Also erstmal vielleicht, was man im Glas muss man erstmal anfangen. Was für ein Wein? Ja, also wie gesagt, das ist ein Cuvée. Ja. Aus zwei oder drei, das weiß ich nicht. Du hast es rausgefunden. Ich hab's. Zwei oder drei Weißweinen. Ja, aus zwei. Also zwei. Ja. Das ist ein Cuvée aus. Wo hab ich stehen gehabt? Bin jetzt hier blind. Chardonnay würde ich mal tippen, so wenn man. Ja, ich hab's gerade noch hier, genau. Weißcuvée aus Grauburgunder und Chardonnay. So. Ja. Grauburgunder und Chardonnay. Ja, man riecht es ein bisschen. Genau. Grauburgunder riecht man auch raus. Also von Ellermann und Spiegel, der heißt Tagtraum. Auf dem Etikett steht es nicht drauf, was für ein Chardonnay das ist. Cuvée das ist. So rum, 1, 2, 3, mal langsam sprechen. Und ist einer aus 2020 und Cuvée. Bin gespannt, was er. Hell, ein bisschen so ein Riechwein. Also riecht wirklich deutlich und deutlich nach Chardonnay. Ja. Den Grauburgunder kann man auch ein bisschen rausriechen, aber da muss man, glaube ich, ein bisschen geübt sein. Aber den Chardonnay riecht man sofort. Aber auch so ein bisschen mineralisch zum Schluss. Mineralisch zum Schluss. Sehr ausgewogen Geschmack. Ja. Sehr fruchtig. Der hat Säure, der hat Süße, der hat Fruchtigkeit. Also es ist jetzt nicht ein pappig süßer Wein, der ist ja trocken, aber er ist. Die Säure ist so gut abgefedert. Und es ist wirklich so eine Art Geschmacksexplosion. Es sind so viele verschiedene Früchte, die man rausschmeckt. Ja, viel Zitrusfrüchte, eine schöne Säure. Er ist wirklich auch sehr saftig und sehr süffig auch im Abgang. Süffig, ne? Süffig im Abgang. Genau. Ja, süffig. Und da sind auch, also nicht nur Zitrus, da ist auch so ein bisschen Birne drin, so ein bisschen so. Honigmelone. Honigmelone, genau. Also sehr gelungen. Ja. Mit eigentlich mein neuer Lieblingswein. Also ich sage ja, wenn man sich für Wein begeistern kann, dann ist man begeistert von dem Wein. Mhm. Also wirklich ganz toll. Ja, was kann ich zur Flasche sagen? Also. Wieder Alsacien. Also, genau, Alsacer Flasche. Dann das Etikett, also die haben als Logo so ein bisschen, Edermann Spiegel, so ein. Eine Windrose. Eine Windrose, genau. Wobei das S, also das Verweis auf die Südpfalz, genau, ist genau prominent zu sehen. Richtig. Und die Norden und Westen fehlen, glaube ich. Also genau. Und so ein bisschen auf der Flasche steht es auch drauf, warum? Im Südstern der Pfalz gelegen. Mhm. Darum die Windrose, darum auch das S so betont. Aber das stimmt ja geografisch auch, kann man schon. Das stimmt ja genau. Edermann und Spiegel, das muss, und dann S, Wortspiel, ja, natürlich. Dir muss es schmecken, entschuldigen, genau, heißt da drauf. Dann steht drauf. E für Osten. Genau. Und S für Süden. Genau, ja, ganz genau. Ja, ja. Haben sie schon was, also genau. Dass du dir jetzt so schlecht geredet hast, es wird mir jetzt noch immer sympathischer. Okay. Dann, was kann man noch sagen? Auf der Flasche steht da drauf, 2020. Tagtraum. Dann stehen drauf die GPS-Koordinaten des Weinguts in so einer goldenen Schrift. Dann ist es so ein umlaufendes Etikett, das heißt, da hinten steht drauf Cuvée Tagtraum. Dann halt der Abfüller und die AP-Nummer. Mhm. 0,75 Pfalz, genau. Ansonsten auch Longcap-Verschluss in so einem Beige-Ton. Ellermann und Spiegel steht drauf. In so einem Braunton. Ja, an sich, also ich, wie gesagt, ich finde das Design, ich weiß nicht. Meins ist es nicht. Machen gute Weine. Ja. Aber. Das stimmt. Genau. Ja, ich kann noch ein paar andere positive Dinge nennen. Also, sie haben mir einen Brief geschrieben mit der Rechnung und der Brief war sehr schön geschrieben. Also, es war natürlich so ein. Jetzt weiß ich persönlich, sondern halt so, was man so schreibt, ja. Und bestellen sie wieder und so und wir machen dies und jenes, aber war nett und ich fühlte mich auch gleich animiert zum Neukauf und sie versenden mit dem Marktführer, der jetzt für keinen Versand hier Reklame machen, aber es funktioniert einfach besser. Also ich habe ja jetzt mir wieder allen Wein schicken lassen. Und kann dann die Leistungen der Versender vergleichen und ist so viel entspannter beim Marktführer als bei diesen anderen Mitbegleitern. Wie schlimm. Also da kann ich so viele Storys erzählen. Jedes Mal geht schief. Und der Marktführer kann das. Und Edermann Spiegel berechnet nur 5 Euro. Das ist günstig. Für den Versand. Das ist einer der günstigsten. Mhm. Und zwar egal welche Menge. Das ist super. Also das ist jeder Karton. Und das sind halt wirklich, ich habe ja gleich eine große Menge bestellt. So ein stabiler 18er Karton. Mhm. Also das ist hat auch einen gewissen Wert. Ich habe ihn zwar weggeschmissen und recycelt, aber also es ist schon, also vom Versand her günstig. Also ich kann jedem empfehlen, bestellt gleich mal nochmal 6 Flaschen mehr? Nee, nochmal ein paar Flaschen Wermut dazu. Achso, ja, das sowieso, genau. Weißer Wermut ist bei denen selbst empfehlenswert. Ja, am besten 15 Flaschen Wein, 3 Flaschen Wermut oder 6 Flaschen Wermut. Und 12 Flaschen Wein. Ja. Also sehr zu empfehlen. Und jetzt bin ich auch wieder begeistert. Also ist ein toller Wein. Ja. Wirklich ein schöner Wein. Also gibt wenig Vergleichbares, finde ich. Mhm. Ja, also wirklich gut. Muss man auch spülen und nochmal neutralisieren. Also auch der Nachgeschmack ist sehr schön. Es bleibt, das liegt natürlich wieder auch an dem Chardonnay und auch an dem Grauburgunder. Beide sind ja so ein bisschen stabiler. Und Geschmack bleibt. Auch im Nachgeschmack nochmal so eine ganz dezente herbe Note. Also ja. Witternote finde ich auch sehr gut. Und selbst wenn man dann noch ein bisschen Wasser getrunken hat. Ja, bleibt er noch. Bleibt er noch. Ja, ja. Also das ist wirklich schon ein toller Wein. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Ja. VDP. Ja. Weingut, also Verband der Prädikatswein. Gut. Hersteller oder Prädikatswinzer ist da. Genau. Ja. Wo nicht jeder Zugang hat. Also exklusiv. Ja. Reichsrat von Buhl aus Deidesheim, Traditionsweingut, inzwischen in japanischer Hand. Ja. Und immer noch top, allerdings auch preislich. Top. Top, muss man auch sagen. Muss man sagen, ja. Auch so eine gewisse Arroganz. Ja, also legen die an den Tag. Elitär, würde ich elitär, sagen. Ist mittlerweile. Also die haben Weine in jeder Preisklasse, muss man ganz, auch ganz ehrlich sagen. Vielleicht nicht unbedingt in der Cheap Charlie Variante. Jeder, wollte ich gerade sagen, jeder Preis. Also jeder, nee, aber nach oben hin offen. Auf jeden nach oben Fall. Hin offen, das stimmt. Aber nach unten, also im einstelligen Bereich, gibt es dann aber nichts. Also ich will dir jetzt nichts. Also ja, es gibt schon was, aber es ist jetzt eher, sage ich mal, der Aufwand, den sie betreiben. Ich glaube auch das Image, was sie haben. Das muss auch bezahlt werden und das schlägt sich dann auch auf den Preis nieder. Und ja, ist einfach ein tolles Weingut. Also, bin ich gespannt. Also ich rieche schon mal ein bisschen alkoholische Noten. Mhm. Riecht auch ein bisschen nach Zitrus, aber es riecht nicht so typisch nach Muscatella. Genau. Also wir kennen ja, wenn man Muscatella typischerweise trinkt, kriegt man meistens einen halbtrockenen Muscatella. Trockene Muscatella sind eher, also nicht selten, aber es sind vielleicht nicht die bevorzugte Ausbaustufe. Muscatella hat eine gewisse Fruchtigkeit, das muss man ganz klar sagen. Ja. Eine gewisse Eigensüße, die sie mitbringen. Muscatella ist natürlich auch eine alte Weintraube, das heißt, sie hat schöne, positive Eigenschaften. Ist eine Weintraube, die auch über viele Jahrzehnte jetzt auch immer noch aktuell ist. Es gibt ja Weintrauben, die gehen außer Mode. Muscatella ist jetzt auch nicht eine, die jetzt in Massen angebaut wird, aber es gibt viele noch, die Muscatella machen, wird auch gerne mal ein Edelsüß ausgebaut, also so als. Das kann man sehr gut. Genau. Die Pflanze enthält viel Zucker. Ja. Und der muss natürlich dann abgebaut werden, deshalb hat er ja auch 12,5%. Wenn man halt den trocken ausbauen will, dann hat man halt viel Alkohol. Mhm. Und der ist nun 2018. Genau. Ich denke, der 2019er wird noch schwerer sein. Genau, und ist jetzt quasi ein... Sehr helle Farbe, wie immer. Sehr helle Farbe, genau. Und vielleicht zu dem speziellen Boden ist Buntsandstein, gell? Mit natürlich mit viel Basaltanteil und Kalkgeröll. Kalk dabei, genau, das ist ja das Besondere da in Deidesheim. Also wir hatten schon über Forst gesprochen, Deidesheim ist der nächste Ort und ist ähnlicher Boden. Genau. Und von den Daten her ist es natürlich so, Restsäure 5,3, Alkohol 12,5 und Restzucker 3,4. Also schon relativ trocken ausgebaut. Aber ich glaube, er wird sich im Glas gar nicht so spiegeln. Ich habe noch nicht probiert, dass er so trocken ist. Ist natürlich auch ein Wein für eine Saison, die gerade vorbei ist. Er passt extrem gut zu Spargel. Weiß ich nicht. Nicht nur Silvaner passt zu Spargel. Ja, naja, man sagt immer, der Muscatella passt zu Spargel, weil man mit Spargel noch so südlich, süßliche Note, Noten verbindet. Viele tun ja auch Zucker ins Spargelwasser. Und der Muscatella gilt halt als süß, aber dieser ist ja nun gar trocken ausgebaut. Genau. Also mir, ich weiß nicht, mir wäre der nicht so passend zum Spargel. Also ich finde auch. Also dieser ist ja, vielleicht mehr zu asiatisch. Also ja, genau. Also glaube ich auch mehr asiatisch. Litchi, glaube ich, ist so das prägende Aroma, was hier durchkommt. Litchi kommt hier deutlich durch. Naja, aber auch das Aroma von Tafeltrauben kommt durch. Okay. Sogar ein bisschen Erdbeer ist gerade, glaube ich, in diesem drin. Ja, ja, das stimmt, ja. Na, ja, also Erdbeer, Litchi, das stimmt. Das sind so die, also allgemein exotisch Fruchtaromen ist, was ja Duft ist natürlich immer sehr wie ein Parfum. Ja, diesmal nicht. Also ich finde dieser, also ich habe andere Muscatella, die riechen deutlich parfümierter. Jetzt vor allen Dingen auch bei einem super Weingut, was du auch kennst, Frank Meyer an Gleiszell, auch in der Südpfalz. Da habe ich den Muscatella Sophia Carlotta gekauft. Ja, ja. Carlotta. Also nach ihrem Tochter. Ja, Tochter genannt. Und der ist wirklich parfümiert vom Geruch her. Und das ist hier gar nicht. Also insofern ganz untypisch. Also ich finde aber schon, dass der... Ja gut, man kann erkennen am Bouquet, dass es Muscatella ist, aber es ist nicht diese süßliche oder parfümierte Note. Mhm. Also es ist noch ein richtig spezieller Muscatella und das liegt natürlich sicherlich auch am Können des Kellermeisters beim Reichsrat, dass er diesen Muscatella so hinbekommt. Ja. In dieser Form. Das würde wahrscheinlich jeder schaffen. Die, was wir gerade trinken, aus 2018, ist eine Limitierung auf 4000 Flaschen. Mehr gibt es davon nicht. Mhm. Gibt es auch gar nicht mehr zu kaufen. Gibt es jetzt nur noch den Nachfolger 2019? Nachfolger gibt's da sicher. Genau, da gibt es auch einen. Der ist wahrscheinlich noch besser, der Nachfolger. 2019, denke ich auch. Wegen des tollen Jahrgangs. Ja. Und das ist auch wirklich, ich denke, der Muscatella wird dann nochmal besonders gut werden durch die viele Sonne. Ja, und Muscatella ist vielleicht auch eine Traubensorte, die sich sehr gut lagern lässt. Das heißt also, Muscatella kannst du auch problemlos ein paar Jahre liegen lassen. Das schadet dem überhaupt gar nicht. Ja. Und ist da auch da sehr gut geeignet, um mal ein bisschen sich was auch hinzulegen. Und ich bin, wann war das? 2019, genau. Ja, das war dann schon nicht mehr der 2018er. Ich bin an den Lagen vom Muscatella, vom Reichsrat vorbeigewandert. Ja, ich weiß, wo die sind. Von Deidesheim. Habe sogar fotografiert, also den Muscatella. Muss ich mal raussuchen, wäre vielleicht noch was für unsere Shownotes, beziehungsweise für den Instagram-Account. Und ja, Licht natürlich sehr schön und auch gut der Sonne ausgesetzt. Ja, ist wirklich toll. Noch was zum Reichsrat. Ja. Warum ist der Reichsrat? Was sagst du als Pfälzer zur Geschichte der Pfalz? Ach Gott, was war das denn? Irgendwas Witz mit Bayern und ach Gott, muss ich jetzt mal wieder mit meinem Kopf wieder mal wieder anstrengend. Genau, genau. Thronfolgerkrieg, also, bla und Erbfolgenkrieg und so. Die Pfalz gehörte ja zu großen Teilen zu Frankreich. Und eigentlich war ja Bayern ohnehin mit Frankreich verbündet und dennoch haben die es geschafft. Auf der einen Seite erstmal auf der Seite der Sieger zu sein und Bayern gäbe es ohne Napoleon in der Form nicht, weil Napoleon hat Bayern viel, also eine große Gebietsexpansion ermöglicht, von der Bayern bis heute profitiert. Aber danach hat man im Wiener Kongress eben die Pfalz zu Bayern geschlagen und dann war das bayerisch. Mhm. Also das bis heute dazu führt, dass wenn man im Bayerischen Landtag in Maximilianeum Wein bestellen will, dann gibt es dort französischen Rotwein und Weißwein aus der Pfalz. Ja. Also gar nicht mal, jetzt müsste man ja sagen, ja, wo ist denn der Frankenwein? Ja. Haben sie bestimmt auch irgendeine Flasche. Aber es gibt halt Pfälzer Wein, weil das da so Tradition ist. Und in München gibt es eben auch in der Residenz, kann man jedem empfehlen, die Pfälzer Weinstube, wo man auch natürlich zu Münchner Preisen, aber gar nicht so unehrlich. Also ich glaube, die Pfälzer Weinstube ist wirklich eine gute Adresse, weil man ja sonst gastronomisch in München der Diaspora unterwegs ist. Schwierig, man wird ausgezogen. Ja. Bis also auf die Preise. Man muss sein letztes Hemd veräußern, um schlecht zu essen in München. Und in der Pfälzer Weinstube isst man gut und zahlt natürlich auch mehr als in der Pfalz, aber ist noch nicht ganz auf dem Münchner Preisniveau. Kann man wirklich jedem empfehlen. Und man sitzt da im Innenhof der Residenz auch sehr schön im Sommer, also auch Corona-konform im letzten Sommer 2020 da auch gegessen und einen wunderschönen Rosé getrunken. Und da gibt es natürlich auch die Weine vom Reichsrat. Mhm. Ja, das ist natürlich, glaube ich, international kann man den überall kaufen. Ach so, ich habe noch gar nicht zu Ende erzählt, wieso Reichsrat. Also die Pfälzer haben natürlich dann auch Karriere gemacht in München und da ist eben dieser Buhl, dieser Winzer, dann Reichsrat geworden in Bayern. Und saß dann da im Parlament. Mhm. Ja, ist wirklich ein schönes Traditionshaus, muss man wirklich sagen. Mhm. Das Gebäude ist schön, moderne und Tradition ist da auch sehr schön verbunden und ja, es, ein bisschen haben sie sehr auf modern gesetzt. So. Jetzt ja, vorher war noch mit der alten Probierstube, ja, ja, war es noch ein bisschen uriger. Gebürstet im Stahl. Genau, so. Aber jetzt davor natürlich, jetzt mit der neuen ist es ein bisschen, sie sind, glaube ich, mit der Zeit gegangen. Also ich glaube, das Publikum, was da auch hinfährt und auch hinfahren möchte, das will das auch so ein bisschen. Sie machen jetzt English only, aber nur nach außen, denn ihre Spezialität heißt jetzt Bone Dry. Genau, Bone Dry. Obwohl das, ich glaube, Knochentrocken ist gar nicht verschieden, weil es einfach Knochentrocken auf Englisch. Ja, ja, ja. Also schon sehr seltsam. Ja, also da kann man Bone Dry trinken. Aber der ist nicht Bone Dry. Der ist zwar trocken ausgebaut, aber doch sehr harmonisch. Ich habe ja gesagt, ich habe mein Datenblatt hier aufgehabt, Säure 5,3, Restzucker 3,4. Und sehr geschmackvoll. Also auch dieser Muscatella-Geschmack ist auch wieder nachhaltig. Und so eine schöne Flasche auch natürlich wieder ein bisschen lang. Ja, also vorne ist dann auch nochmal dieses, der Bayerische Löwe drauf zu sehen, gleich zweimal, einmal so stilisiert und darunter nochmal als Wappen. Also sie können es nicht lassen, auf ihre Tradition zu verweisen. Was auch okay ist, mein Gott. Ja. Nö, es ist gut. Also das ist guter Wein, auf jeden Fall. Vielleicht vom Preis her nicht der günstigste. Aber er ist gut und ist auch gut, dass wir ihn zum Schluss getrunken haben, denn dieser Muscatella-Geschmack ist nachhaltig. Genau, der bleibt halt wirklich lange kleben. Auch, ja. Gell? Also auch positiv lange kleben. Positiv lange kleben, ja. Genau. Genau, ist sehr gut. Hat auch, ich habe im Nachgeschmack auch noch so ein Gefühl, so ein bisschen Mandel ist da drin. Das stimmt, ja, ja. Vielleicht sogar bittere Mandel. Ja, das stimmt, ja. Obwohl es jetzt nicht aufdringlich bitter ist, aber so eine Mandelnote merkt man noch. Ja. Schon toll. Ich glaube auch von der Reihenfolge haben wir alles heute wieder richtig gemacht. Alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Wir haben wirklich mit dem noch einen trockenen Riesling angefangen und der Grauburgunder E hat auch so eine gewisse Frische und der, dann kamen die Cuvée-Weine, die ja doch so ein bisschen auch kräftigere Fruchtnoten haben und nachhaltig sind, gerade durch den Chardonnay. In beiden war ja Chardonnay drin und aber auch da passte die Reihenfolge untereinander wieder und zum Schluss der Muscatella. Ja, super. Und ist auch wirklich eine schöne Rundreise durch die Pfalz. Wir hatten Ellerstadt, also mehr den Norden. Wir haben die Mitte, also Vorderhart oder Mittlere Hart heißt Mittlere das. Mittlere Hart, ja genau. Mittlere Hart mit Deidesheim, Forst und eben auch die Südpfalz mit Ellermann und Spiegel. Also auch so eine kleine Rundreise durch die Pfalz. Wir haben zwei oder drei ältere Winzer, gut, genau. Wie alt der Kellermeister vom Reichsrat ist, weiß ich nicht, aber noch vielleicht älter und eben also drei ältere und zwei jüngere, also das ist doch zwei Jungwinzer, ist doch auch schön so von der Parität. Ja. Das ist halt das Schöne, dass das dann doch immer noch neue Leute mit neuen Ideen kommen und natürlich auch die Traditionshäuser, die sind natürlich auch da so ein paar Säulen bilden, ja, also muss man es auch sagen, von Buhl ist halt einfach eine Institution, ja, muss man. Ja, das muss man sagen. Das ist einfach so. Und wir haben zwei aus dem BASF Genießerpaket, wir haben zwei von mir, wir haben einen von dir, wir haben dreimal 20, einmal 19, einmal 18, genau. Also auch da wieder sehr ausgewogen, also und aktuelle Weine. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ja, also wirklich, glaube ich, passend. Und ich glaube auch, dass für jeden was dabei ist. Wir haben zwar jetzt nicht wirklich die ganz krass süßen Weine, sondern wir sind immer im Bereich trocken. Ja, aber auch das Spektrum trocken war hier sehr unterschiedlich. Ein ganz breites Spektrum. Ja. Also von dem Riesling angefangen, der sehr trocken ist, der Grauburgunder, der auch noch eine gewisse Säure hat, Säure betont ist, dann zu, ja, immer ja, wie soll ich sagen, fruchtigeren Wein bis hin zum Muscatella, der zwar auch trocken ausgebaut ist, aber doch diese Fruchtnote hat und dann eben doch sehr ausgewogen ist. Also denke, da ist für jeden was dabei. Ja, und es stimmt auch mit dem Sommer. Ich denke, das sind alles sehr erfrischende Sommerweine. Kann man überhaupt nichts sagen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und auch alles Weine, die man sehr kalt trinken müsste, was uns jetzt hier nicht immer so gelungen ist, wo natürlich auch bei 10 Grad, 11 Grad sich eher die Geschmäcker entfalten, als wenn das jetzt gerade 6 oder 7 Grad wären. Mhm. Aber ich glaube, die sind alle kalt trinkbar. Und ich glaube, jetzt sage ich was, wo man mich bald wahrscheinlich steinigen wird mit Eiswürfeln. Ich glaube sogar, die beiden Cuvées und der Muscatella, da kann man zur Not auch einen Eiswürfel reintun. Ja, ja. Die sind doch so geschmacksintensiv, ja, dass das möglich ist, ohne dass die Weine wirklich Schaden nehmen. Genau. Ich meine, klar, wenn ich so einen Weißburgunder habe, der sowieso schon fast wie Wasser schmeckt, wenn ich da noch einen Eiswürfel reintue, ist er hin. Ja, ja. Na, klar. Und gut, der Riesling ist auch immer geschmacksintensiv. Ich glaube auch, dass man den einen oder anderen ja auch als Schorlewein trinken kann. Ja. Also der Muscatella wäre wahrscheinlich zu schade. Wenn du so einen Spitzenwein, wenn du da eine Schorle rausmachst, obwohl das sicherlich eine gute Schorle wird. Aber bei anderen, also, weiß ich nicht. Also, der Grauburgunder sowieso, den Blanc de Blanc kann man als Schorle trinken. Den Riesling sowieso auch. Ja, und auch der Tagtraum, ich meine, der hat halt Chardonnay und ganz intensive Geschmacksnoten. Da kann man auch ein bisschen Wasser ran tun. Ja, ja, klar. Das schadet nicht. Ja. Ja, oder hat wie gesagt gut kühlen, dann ist auch okay. Das ist kein Thema. Ja. Dann eher einen Kühlschrank stellen bei 7, 8 Grad und vielleicht nicht den Weinkühlschrank bei, wie gesagt, wenn man ökologisch betreiben will, weiß ich, zwischen 12 und 14 Grad oder 16 Grad. Sondern die können auch einen Tick kälter getrunken werden, das macht denen nichts. Ja. Ja, warum hast du den Weinkühlschrank nicht kälter eingestellt? Ich hatte, weiß nicht, weil ich ja im Urlaub war und hatte ich ihn wieder etwas hochgestellt, ja. Aber das, denke ich, muss nicht sein. Also, du hast doch sowieso so einen super sparsamen. Ja. Den haben wir ja auch im Freund Rom. Mit dem Lufttausch. Also, das ist ja wirklich sehr, sehr sparsam. Und da finde ich, muss man es jetzt nicht mit dem Energiesparen übertreiben. Und dann kann man den Wein nicht richtig genießen. Dann muss man dann noch in das Tiefgefach stecken. Und wenn man das einmal aufmacht, das Tiefgefach, da verschleudert man mehr Energie, wenn der Wein schon bei 8 Grad läuft. Da hast du recht, ja. Ja. Ja, ich glaube, dann sind wir auch so langsam durch, gell? Ja, ich denke auch. Also trotzdem sehr schön. Bin begeistert, wirklich, muss ich sagen. Also durch die Bank. Also wie gesagt, wer sich noch für Wein begeistern kann, sollte diesen Tagtraum probieren und sollte auch diesen Muscatella, also eigentlich sollte diese Weine probieren. Das ist wirklich ganz großartig. Das sind wirklich tolle Weine. Und man so sieht, was deutsche Winzer hier hinbekommen, frage ich mich immer, warum alle immer nach Frankreich und Italien schielen. Ja. Oder ich Spanien. Muss wirklich sagen, ja. Gut, klar, portugiesische Weine sind nochmal anders. Da gibt es auch viele, die toll sind. Und Frank Meyer hat uns auch erklärt, dass die so billig sind, weil die da so wenig Lohn zahlen. Ja. Okay, na, das ist natürlich dann auch nochmal ein Punkt. Aber im Vergleich zu diesen Weinen, finde ich, werden die Italiener zu arg gehypt, und überschätzt. Und dann irgendwo, wenn du da dann in einem Lokal bist und willst Wein, dann drängen die dir immer so ein Pinot Grigio dann schmeckt der sauer. Ja, dann denke ich mir, was haben wir hier für tolle Weine. Deshalb, ich mag schon gar nicht mehr irgendwo einen Wein bestellen. Also da kannst du wirklich, also entweder du bist in einem Lokal, wo es viele Leute mit Wein auskennen und dann nehmen sie meistens zu hohe Preise. Ja. Das ist auch nochmal ein Problem. Ja. Oder sie nehmen zu hohe Preise und der Wein ist schlecht. Genau. Ja, das ist der Normalfall. Ja, ja, mir geht es ja auch so. Oder ich kann halt nur in ein Lokal gehen, wo ich weiß, wo es halt Weine gibt, die gut schmecken. Ja. Ja. Ist ja okay, dass immer 3 Euro da teurer sind, das ist ja auch kein Problem. Aber wie gesagt, man wird häufig dann, also gerade in Berlin, weil es ja eigentlich so ein Biertrinkerstadt ist, da ist mit Weinkultur nichts allzu weit, das ist halt nicht so gut. Aber naja, ich ist halt so. Ich erinnere mich noch an Luther und Wegener, wo die Preise, die Weinpreise wirklich sehr hoch sind. Und dann belehrt mich auch noch die Kellnerin, wie der italienische Wein auszusprechen ist. Also es muss dann auch nicht sein. Naja, wie auch immer. Also das sind so Erlebnisse. Gut, ich meine jetzt im Deidesheimer Hof, ja, was auch jetzt Hochpreisgastronomie ist. Ja. Die Weinauswahl ist großartig. Du kriegst gleich ein ganzes Buch, ja, als Weinkarte. Und der Wein ist da auch nicht so teuer. Genau, das stimmt. Ja? Obwohl es eine Spitzengastronomie also, ist. Ja? Spitzengastronomie und dennoch, also wir haben dann irgendwie, weiß ich nicht, einen Schneiderwein genommen, der jetzt vielleicht so im freien Verkauf 12, 13 Euro kostet. Und der kostete dann 24. Ja. Kannst du nicht sagen. Ja. Na, normalerweise müsste eigentlich den Verkaufspreis vier nehmen. Ja, mal vier ist dann ja Berliner Preis, ja, aber mal drei mindestens. Klar, dass die Gastronomen den Wein wegschütten müssen, kommt das praktisch nicht mehr vor, weil es jetzt mal Schraubverschlüsse gibt und keine Korken mehr. Aber dennoch, also das ist einfach total reell, so einen Wein für 24 Euro zu verkaufen. Also da kann man sich nicht beklagen. Genau. Also definitiv, das ist schon fair. Sie wissen natürlich auch, der Ausschank ist bei denen echt okay. Und also echt gut, sagen wir mal so, nicht okay, sondern wirklich gut. Ja. Und die Pfälzer Gastronomiepreise sind, glaube ich, da auch etwas vielleicht gerade rund um Deidesheim ehrlich, weil was macht sonst der Kunde? Der isst dann zu Abend, trinkt ein Glas Wein, dann geht er noch abends beim Winzer vorbei und kauft sich eine Flasche Wein, haben sie gar kein Geschäft gemacht. Gell? Gar kein Geschäft gemacht, genau. Und das ist so richtig. Dann lieber so. Und dann das machen auch viele und vor allen Dingen neben dem Deidesheimer Hof ist der Ernst Weißbrot mit seinem Verkauf und da siehst du, wie die Leute da Flaschen abholen und sie dann auf die Parkbank setzen. Genau. Da irgendwo auf eine Bank und oder vielleicht bei schlechtem Wetter ins Hotelzimmer. Mhm. Und das beobachten ja die Leute vom Deidesheimer Hof aus auch. Dann ist es doch schöner, wenn die Leute da sitzen. Genau, genau. Ja. Ja, ich glaube, wir sind durch für heute, oder? Wir sind durch, ja. Wir werden jetzt gleich noch einen Verdauler trinken und dann. Genau. Aber das tun wir euch nicht mehr an. Ja, aber wir empfehlen euch diese Weine wirklich. Also muss man wirklich sagen. Kann man nichts falsch machen. Genau, Links in den Shownotes, da könnt ihr. Genau, und wie gesagt, die sind alle lieferbar beim Muscatella, vielleicht der Nachfolgewein. Genau, 2019. Aber die anderen sind ja alle gerade aktuell. Gut, mit dem Blanc de Blanc. Ja. Da muss man vielleicht mal anrufen beim Neusberger Hof oder vielleicht auch bei BASF, was damit los ist. Der müsste aber lieferbar sein, theoretisch. Mhm. Und die anderen sind alle wirklich lieferbar. Also Vollmer, den habe ich ja gerade gekauft. Das ist ja der Kauf von diesem Jahr. Der Tagtraum ist der Kauf von diesem Jahr. Also wirklich lieferbar. Ja. Genau, also wie gesagt, auch da anrufen. Die Winzer sind eigentlich auch da, auch in der Pfalz, sehr kommunikativ, man kann anrufen, wenn sie schon eine Homepage nicht können oder sonst irgendwas, dann schicken die euch das zu mit einer Rechnung drin, dann begleicht ihr das und die Welt ist in Ordnung. Also es ist relativ unkompliziert. Ja, das ist unkompliziert, das stimmt. Ja, ja. Ja. Und sonst ist ja mein Tipp auch über so eine App, die Vino, kann man auch gut bestellen. Ja. Viele liefern da ohne Versandkosten, also die Weinhändler, die bei Vivino angeschlossen sind, beziehungsweise mindestens beim ersten Mal ohne Versandkosten. Muss man aber auch bei den Winzern gucken, also jetzt durch Corona gibt es halt viele Winzer, die ohne Versandkosten verkaufen, beziehungsweise Probierpakete haben. Einer unserer Lieblingswinzer, der Gehrig, hatte ja jetzt das Angebot, Probierpaket ohne Versandkosten. Und als ich das bestellt habe, hat er dann auch geschrieben, wenn ich für irgendwas nachbestellen wollte, würde das auch ohne Versandkosten schicken. Super. Also von daher muss man einfach mal gucken. Also man kommt dann auch wirklich günstig an Wein vom Winzer. Oder auch eher mal eine Spiegel für 5 Euro. Meine Güte, da kann man sich doch mal so eine Kiste kommen lassen. Ja. Und wenn man das umrechnet auf die Flasche, wenn ich 18 Flaschen kaufe, ist doch dann super günstig. Genau. Man unterstützt die lokale Wirtschaft, gell? Und hat was vom Winzer und nicht vom Großhändler oder vom Massenabfüller, sondern eher auch die kleine. Also was wir hier alles haben, sind ja alles kleinere Weingüter. Mhm. Bis auf vielleicht, ich glaube, der Bude ist vielleicht von denen der größte. Aber obwohl der auch nicht so groß ist, halt Also ist alles, sage ich mal, kleiner und exklusiver als das, was man im Supermarkt kriegt oder was sich im Weinfachhandel vielleicht auch teilweise auch noch. Naja, Vollmer findet man teilweise auch im Supermarkt. Das stimmt, ist noch ein bisschen größer. Und er hat ja auch noch die argentinische Seite. Genau. Unter dem Namen Enrico Vollmer. Und das sind auch jetzt schon Weine, die man so findet. Also. Ja, vom Buhl kriegst du auch einen guten sortierten Läden. Der ist natürlich vom. Ja, dann natürlich schon immer etwas teurer, klar. Ja. Ja. Gut, alles klar. Genug Empfehlungen. Der Sommer dauert ja noch ein bisschen. Genau. Also jetzt Sommerwein trinken. Kann weitergehen. Und wir melden uns dann demnächst. Ich glaube, nochmal mit Schokolade. Ich glaube es auch, ja. Und dann können wir schon mal wieder zu den Spätsommer-, Herbst-, Winterweinen. Genau, genau, genau. Und da habe ich auch noch einiges in petto. Ich habe noch ein paar schöne Rotweine, die man dann eher im Winter mal probieren kann. Ja. Schauen wir mal. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören, fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Bewerten. Ja, gerne. Auch Kommentare sind immer sehr willkommen. Ja, bis demnächst. Bis demnächst. Danke. Tschüss. Tschüss.